Tag steh ich wieder auf und ich weiß genau, was ich will. Davon ist das Ziel und genau da will ich jetzt hin. Mich hält sicher nichts mehr auf und keiner kriegt mich klein. 100 Meter Hürdenlauf und das auf einem. Nimm mir brennend Feuer.